Komm, lesen. Was steht da? Justus Jonas von den... Spock, Detektiven. Nein, er ist nicht da. Leider. Es wartet nämlich eine ganze Menge Arbeit auf ihn. Nicht nur eine Menge Arbeit, sondern auch eine Freundin, die jetzt die Nase voll hat. Wir waren an der Art Gallery Hall verabredet. Eigentlich schon vor einer halben Stunde. Wenn er auftauchen sollte, dann frag ihn, ob er öfter Leute versetzt. Er kann mich zu Hause erreichen. Justus! Ja? Onkel Titus bittet dich, ihm beim Abladen der neuen Ware behilflich zu sein. Ja. Hallo. Hallo. Was ist denn mit dir los? Ärger gehabt? Ich hab immer noch Ärger. Ich bin gerade dabei, unsere Berichte auf den neuesten Stand zu bringen und kann Bobs Sauklaue kaum entziffern. Wir brauchen dringend einen Tintenpatron für den Drucker und sauber gemacht werden dürfte auch mal. Und ganz nebenbei muss ich Titus noch helfen, die Ware abzuladen. Ich bin doch jetzt hier. Wunderbar, dann mach dich am besten mal an den Abwasch. Hi ihr beiden. Hi. Hi. Ach, habt ihr euch doch noch gefunden. Kurz nachdem ich angerufen hatte, tauchte Bob endlich auf. Doch, Jungs, wir haben interessante Neuigkeiten. Ihr ahnt ja nicht, was passiert ist. In die Art Gallery ist eingebrochen worden und das direkt vor unseren Augen. Direkt vor unseren Augen ist vielleicht etwas übertrieben. Ja, stellt euch vor, Ed Stingwood, ja, wollte seine Bilder im County Museum in Los Angeles ausstellen. Aber daraus wurde nichts. Weil es im County Museum of Art einen Wasserrohrbruch gegeben hat. Richtig. Moment, wovon redet ihr eigentlich? County Museum, Wasserrohrbruch, wer ist Ed Stingwood? Ah, Peter, der Mann heißt Stingwood. Zurzeit ist er einer der angesagtesten Künstler überhaupt. Er wird sogar schon als zweiter Picasso gehandelt, das muss man sich mal vorstellen. So, und weiter? Ja, es gibt zurzeit eine Ed Stingwood Wanderausstellung. Das heißt, seine Werke werden in verschiedenen Städten gezeigt, ja. Also eigentlich sollte die Ausstellung nach Los Angeles kommen und zwar ins County Museum of Art. Habe ich ja gerade schon gesagt. Aber da gab es erst vor wenigen Tagen diesen, ne, Wasserrohrbruch. Und so wurde die Ausstellung kurzfristig nach, muss man sich mal vorstellen, Rocky Beach verlegt. Ja, ich hatte jedenfalls die Einladung von meinem Vater. So, Rocky Beach ist ja nicht mehr sein journalistischer Bereich. Und so hat er mir sie gegeben und wir wollten heute die Vernissage besuchen. Die Eröffnung sollte um 4 Uhr sein und es war bereits 4:30, als Bob auftauchte, aber die Türen waren immer noch verschlossen. Kurz darauf verkündete jemand, dass die Vernissage leider ausfallen müsse, da irgendwas mit der Beleuchtung nicht stimme. Na toll. Und wo ist der Diebstahl? Also, wir blieben vor dem Museum stehen und unterhielten uns. Zwei Leute kamen aus der Galerie, ein Mann und eine junge Frau. Die Frau war ganz aufgelöst und wir hörten, wie sie etwas von einem Diebstahl sagte und dass sie nun doch die Polizei rufen müsste. Und wir sind in der glücklichen Lage, noch vor der Polizei etwas davon erfahren zu haben. Hä? Ja, was meint ihr? Sollten wir diese Gelegenheit nicht nutzen? Wir haben damit doch eigentlich gar nichts zu tun. Immerhin waren wir dabei. Naja, fast. Ich finde, Bob hat recht. Das ist eine gute Gelegenheit, Nachforschung anzustellen, da wir die Ersten sind, die von dem Diebstahl wissen. Na los, worauf wartet ihr? Je eher wir da sind, desto besser stehen die Chancen, noch vor der Polizei etwas herauszufinden. Welchen Wagen nehmen wir? Die drei Fragezeichen wurden enttäuscht. Als sie bei der Art Gallery Hall ankamen, standen bereits zwei Polizeiwagen vor dem Gebäude. Und jetzt? Sollen wir einfach reingehen? Wir werden uns das Gebäude zunächst von außen ansehen. Mal sehen, ob wir ausmachen können, wo der Dieb eingestiegen ist. Schön frisch geworden. Die Statue hier ist der Hintereingang. Sieht ja irgendwie nicht sehr einbruchsicher aus. Aber hier sind doch sicher Alarmanlagen. So einfach wird man es dem Einbrecher ja wohl nicht gemacht haben. Meinst du? Immerhin ist dies nicht das County Museum of Art. Unser Kunstmuseum ist eigentlich gar nicht dafür gedacht, so wertvolle Bilder auszustellen. Da dürften auch die Sicherheitssysteme eher einfach gehalten sein. Ob Cotta an dem Fall dran ist? Vielleicht ist er sogar gerade drin. Komm, wir gehen mal rein. Das mit dem Stromausfall war auf jeden Fall ein Vorwand. Die Halogenstrahler, die Gemälde anleuchten, funktionieren. Da sind drei Polizisten drin. Die interessieren sich wohl alle für die kahle Stelle dort an der Wand. Was habt ihr hier zu suchen? Wie kommt ihr hier überhaupt rein? Durch die Tür. Sie war offen und eigentlich wollten wir zu einer Vernissage. Wo findet die denn bitte statt? Nirgendwo. Die Vernissage ist auf einen unbestimmten Termin verlegt worden. Würdet ihr jetzt bitte gehen? Wir haben zu tun. Dies sind doch die Bilder von Ed Stingwood, richtig? Es sieht ganz so aus, als würde dort eins fehlen. Ist es vielleicht gestohlen worden? Bitte verlasst unverzüglich das Gebäude. Ihr behindert die Polizeiarbeit. Wir möchten Sie nicht behindern, sondern Ihnen helfen. Wir sind Detektive. Ich bin Justus Jonas und dies sind meine Kollegen Peter Shaw und Bob Andrews. Und das ist Elizabeth Carroll. Sie können sich bei Inspektor Cotta über uns informieren. Ich bin Inspektor Cotta, zumindest dienstlich gesehen. Mein Name ist Inspektor Kershaw. Ich vertrete Cotta, solange er im Urlaub ist. Und nun verlasst dieses Gebäude. Und wann kommt Cotta denn zurück? Er ist vorgestern gefahren. Und jetzt raus hier! Das war ja wohl nichts. Kann man so sagen. Sehr ärgerlich, dass Cotta nicht da ist. Er hat uns sicher einige Informationen gegeben. Nun müssen wir uns die auf andere Weise holen. Wir sind gerade formvollendet abgeblitzt. Was sollen wir denn noch machen? Stellt euch mal vor, der Bilderdiebstahl war gar kein Gelegenheitseinbruch, sondern eine geplante Sache. Und zwar so genau geplant, dass der Wasserrohrbruch im County Museum kein Zufall war, sondern inszeniert wurde, um so zu verhindern, dass die Ausstellung in einem gut bewachten Museum stattfindet. Kein schlechter Gedanke. Du meinst also, wir sollten uns einmal im County Museum gründlich umsehen? Ganz genau. So, wo war jetzt dieser Wasserrohrbruch? Der war nur in einem Flügel des Museums, ausgerechnet in der Robert O. Anderson Gallery. Dort ist ein Wegweiser, kommt. Entschuldigen Sie, wir würden uns gern die Robert O. Anderson Gallery ansehen. Tut mir leid, die ist zurzeit geschlossen. Das wissen wir. Wir haben von dem Wasserrohrbruch gehört. Aber wir würden uns trotzdem gern einmal den Schaden ansehen, da wir zurzeit in der Schule an einem Projekt arbeiten, in dem wir durch äußere Einflüsse entstandene Schäden an Bauwerken untersuchen sollen. Wäre es vielleicht möglich, mal einen Blick in die Räume zu werfen? Tja, ich weiß nicht. Es sind bereits Handwerker drin, um den Schaden zu beheben. Wir werden Sie bestimmt nicht bei Ihrer Arbeit stören. Eigentlich ist den Besuchern der Zutritt untersagt. Aber wir sind ja keine Besucher. Was sucht ihr denn schon wieder hier? Oh nein. Herr Inspektor, schön, Sie so schnell wiederzusehen. Diese drei jungen Herren arbeiten an einem wichtigen Projekt und wollen sich die Wasserschäden ansehen. Vielleicht können Sie sie gleich mitnehmen, Herr Inspektor. Ich weiß zwar nicht, wie ihr drauf kommt, dass es dort etwas Interessantes zu sehen gibt, aber ihr lasst besser die Finger davon. Ich möchte euch nicht noch einmal begegnen. Kommt, Kollegen. Das war es ja wohl nicht. Was machen wir jetzt? Aufhören. Dieser Kershaw hat scheinbar den gleichen Gedanken wie wir. Ich möchte dem Typen nicht unbedingt in die Quere kommen. Na, Peter hat recht. Es war ein Versuch wert, aber offenbar will man uns nicht ermitteln lassen. Schade. Aber sei es drum, dann haben wir eben keinen neuen Fall. Das ist einer der Tage, die man getrost aus dem Gedächtnis streichen kann. Zwei Tage später erfuhren die drei Fragezeichen Neues über den Einbruch. Tatsächlich wurde nur ein einziges Bild gestohlen. Das Gemälde nannte sich die Grüne Eisenfrau. Die fünf saßen nun auf der Veranda und ließen sich die Kirschtorte schmecken. Lecker. Wie ich schon vermutet hatte, wusste der Dieb ganz genau, was er wollte. Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass der Wasserrohrbruch kein Zufall war, sondern zu einem sorgfältig ausgetüftelten Plan gehörte. Ich habe übrigens eine Neuigkeit für euch. Über den Einbruch? Nein, nicht über den Einbruch. Ich habe einen neuen Fall für euch. Es ist vielleicht nicht so spektakulär wie ein gestohlenes Gemälde, aber immerhin ist etwas verschwunden. Ein Medaillon, ein Familienerbstück. Es gehört meiner Großtante Eleanor und sie vermisst es seit ein paar Tagen. Ich erzähle mehr so nebenbei, dass ich ein paar Detektive kenne und sie bat mich, euch zu fragen, ob ihr nicht helfen wollt, den Anhänger wiederzufinden. Ein verschwundener Anhänger ist tatsächlich nicht sehr spannend. Ich dachte, es wäre ein kleiner Trost für die Museumsgeschichte. Und außerdem lautet euer Motto doch, wir übernehmen jeden Fall. Da könnt ihr euch wohl schlecht drücken. So habe ich das allerdings noch nie gesehen. Wo wohnt denn deine Großtante? In Malibu. Sie hat ein eigenes Haus an der Küste. Na gut, wir fahren nachher hin. Ellie hat mir bereits einiges über ihre Großtante erzählt. Sie scheint etwas merkwürdig zu sein. Angeblich sammelt sie allen möglichen Plunder und hat überhaupt einen komischen Geschmack. Ihr dürft euch also über nichts wundern. Wo denkst du hin? Der Klient ist König. Was ist das da hinten für ein Müllhaufen? Ob Tante Eleanor ausgemistet hat? Das ist eine Skulptur. Aber Leute, jetzt reißt euch zusammen, ja? Wir müssen schließlich seriös wirken. Oder willst du Kelly in Verlegenheit bringen, Peter? Ich bin die Seriosität in Person. Oh, ich fühle mich wie in England. Könnten wir doch auch mal wieder hinfallen, oder? Ah, hier müsst diese Detektive sein, die Kelly mir empfohlen hat. Richtig? Richtig, Mrs. Madigan. Miss Madigan, bitte. Verzeihung, hier ist unsere Karte. Die drei Detektive. 3 Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv, Justus Jonas. 2. Detektiv, Peter Shaw. Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Kommt doch herein und trinkt einen Tee mit mir. Wow, hier gibt es ja lauter Masken, Bilder. Oh Mann, die grüne Eisenfrau. Das gibt's doch nicht. Ah, ein Kunstkenner. Sehr schön. Die grüne Eisenfrau? Das ist dieses Bild? Eine Reproduktion davon, ja. Ach so. Es gab einen Druck des Meisters in limitierter Auflage. Und ich war in der glücklichen Lage, 1 von 1000 Exemplaren zu erstehen. Jetzt, da wo das Original gestohlen ist, wird der Druck vielleicht einmal richtig wertvoll werden. So nehmt doch bitte Platz. Ach ja, dann... Gemütlich. Das Medaillon ist ein uraltes Erbstück aus meiner Familie. Ich habe es immer gehütet wie mein Augapfel. Ah. Und nun ist es verschwunden. Glauben Sie, dass es gestohlen wurde? Gestohlen? Gott bewahre, nein! Es ist verloren gegangen. Ich muss es verlegt haben. Und wir sollen den Anhänger nun suchen. Gesucht habe ich ihn schon selbst. Das ganze Haus habe ich auf den Kopf gestellt. Mehr als suchen können wir auch nicht. Kelly hat so von euch geschwärmt. Sie sagte, wenn jemand das Medaillon finden kann, dann Justus, Peter und Rob. Bob. Ach ja, verzeih mir. Ja, ja, macht ja nichts. Übrigens, wer ist eigentlich Ethan Easton? Woher weißt du denn von Mr. Easton? Der Name steht mit auf dem Klingelschild. Oh ja, natürlich. Das ist mein Untermieter. Er bewohnt ein Zimmer in der oberen Etage. Wie habt ihr euch nun entschieden? Wollt ihr den Auftrag annehmen? Wir müssen das erst noch besprechen. Außerdem müssen wir jetzt gehen und werden uns dann wieder bei Ihnen melden. Oh ja, bitte. Ich muss das Medaillon einfach wieder haben. Justus gelang es, seine beiden Kollegen zu überzeugen, den Fall von Miss Madigan anzunehmen. Am nächsten Tag also begaben sich die 3 Fragezeichen auf die Suche nach dem Medaillon. Peter und Justus rollten gerade einen schweren Teppich zusammen. Ich habe es gleich gesagt, dass es keine gute Idee ist. Ich komme mir vor wie eine Putzhilfe. Was hat das hier bitte noch mit detektivischer Arbeit zu tun? Reg dich ab. Wir haben den Auftrag nun mal angenommen, jetzt müssen wir ihn auch durchführen. Ich war dagegen. Kein Medaillon unter dem Teppich zu sehen. Oh, sei bloß vorsichtig mit dem guten Stück. Das ist ein sehr kostbarer Teppich. Ich schau mal hinter diesem Bild nach. Nein, nicht die Bilder, um Himmels Willen. Nicht die Bilder! Aber... Wenn einer der Rahmen beschädigt werden würde, könnte ich das nicht verkraften. Sie haben einen ganz besonderen Wert für mich. Aber wir sollten doch das ganze Haus absuchen. Nicht die Bilder. Und außerdem, junger Mann, glaubst du, ich würde mein Medaillon hinter einem Bild verstecken? Dann sehe ich mal unter dem Bett nach. Nicht die Bilder. Und die Teppiche auch nicht. Und vermutlich auch nicht das Bett. Was sagt sie wohl, wenn wir anfangen, ihre Schränke zu durchsuchen? Ihr liegt nun einmal sehr viel an ihren Reichtümern. Das musst du verstehen. Wir durchsuchen die Schränke einfach, wenn sie gerade nicht da ist. Das Dumme ist nur, dass sie ständig wie aus dem Nichts auftaucht. Bob hielt sich im Wohnzimmer auf und leuchtete mit einer Taschenlampe hinter einen Schrank. Das ist nicht nötig. Da hab ich schon geguckt. Ach ja? Haben Sie den Schrank denn auch von der Wand weggerückt? Man kann nämlich kaum was sehen da. Ich zieh mal an einer Seite. Halt! Was? Das ist ein wertvoller Schrank. Den kleinsten Kratzer würde ich nicht überleben. Aber möglicherweise lag ihr Amulett auf dem Schrank und ist dann dahinter gerutscht. Ich lege nie etwas auf diesen Schrank. Ja, wie Sie meinen. Was ist mit diesem Gipstiger hier? Der Sockel ist doch bestimmt hohl, oder? Oh, sei bloß vorsichtig. Dieses Stück ist sehr, sehr zerbrechlich. Also so geht das wirklich nicht, Rob. Bob. Ich heiße Bob. Verzeihung. Aber so geht das nun wirklich nicht. Hier sind wertvolle Stücke aus meiner Sammlung und ihr geht damit um, als seien sie nicht weiter wichtig. Ja, aber Miss Madigan, irgendwo müssen wir doch suchen. Aber doch nicht an so unmöglichen Orten. Glaubt ihr, ich hätte meinen Augapfel unter meinen indischen Tiger versteckt? Das ist doch absurd. Wir glauben gar nichts. Tatsache ist nur, dass sie das Medaillon verlegt haben und es nun nicht wiederfinden. Daher müssen wir die unmöglichsten Orte in Betracht ziehen. Als Justus gerade den Heizkörper in der Eingangshalle untersuchte, öffnete sich die Haustür. Was hast du hier verloren? Wer bist du überhaupt? Mein Name ist Justus Jonas. Ich durchsuche das Haus im Auftrag von Miss Madigan. Sie müssen Mr. Easton sein, Miss Madigans Untermieter? Richtig. Und warum durchsuchst du das Haus? Ich und meine Kollegen wollen ein verschwundenes Medaillon wiederfinden. Ah ja, richtig. Sie hat mir davon erzählt. Und nun hat sie sich Medaillonstifler kommen lassen. Detektive. Und ihr nehmt das ganze Haus unter die Lupe? Sogar die Heizung? Wir haben keinen konkreten Anhaltspunkt, also müssen wir es überall probieren. Naja, solange ihr mein Zimmer ausklammert, soll es mir recht sein. Dort habt ihr nämlich nichts zu suchen. Das war ja schon fast eine Einladung. Also, wenn mir jemand sagt, dass ich in seinem Raum nichts zu suchen habe... Bedeutet das doch meistens das genaue Gegenteil. Du meinst, Mr. Easton hat das Medaillon gestohlen? Na, ist zumindest nicht gerade unwahrscheinlich. Glaube ich nicht. Wir haben Tante Eleanors Schmuckkästchen ja gesehen. Dort gab es weitaus wertvollere Stücke als ein kleines, vergoldetes Medaillon. Vielleicht war etwas drin versteckt. Na, ich glaube, in diesem Fall siehst du Geheimnisse, wo es keine gibt, Peter. Am Abend waren die drei Fragezeichen noch längst nicht fertig. Also, ich bin euch ja wirklich sehr dankbar, dass ihr mir bei der Suche helft. Aber manchmal glaube ich wirklich, dass ihr nicht ganz verstanden habt, worum es geht. So? Worum geht es denn? Na, ihr sollt das Medaillon finden, aber stattdessen sucht ihr zwischen Heizungsrippen und unter Bettvorlegern herum. Aber irgendwo müssen wir doch anfangen, Miss Madigan. Aber doch nicht an diesen absurden Orten. Wo denn sonst? Woher soll ich das denn wissen? Ihr seid doch die Detektive. Vollkommen richtig. Und eigentlich müssten wir als erstes ihre Schränke und Schubladen unter die Lupe nehmen. Das sind nämlich die naheliegendsten Orte. Nein, ausgeschlossen. Die Schränke habe ich alle schon durchsucht. Und ihr lasst eure Finger davon. Sind Sie sich denn auch wirklich hundertprozentig sicher, dass der Anhänger noch hier im Haus ist? Vielleicht haben Sie ihn irgendwann einmal getragen und ihn unterwegs verloren oder liegen gelassen. Nein, sicher nicht. Dann habe ich noch eine Frage bezüglich Mr. Easton. Ist es nicht möglich, dass er mit dem Verschwinden in direktem Zusammenhang steht? Was meinst du damit, Justus? Ich meine, er könnte das Medaillon gestohlen haben. Justus, dass du daran überhaupt denken kannst. Ein guter Detektiv muss jede Möglichkeit in Betracht ziehen. Und ich kenne Mr. Eath nicht, kann daher auch nicht beurteilen, ob er ein ehrenwerter Mann ist. Aber ganz bestimmt ist er das. Oder glaubt ihr, dass ich ihn sonst als Untermieter genommen hätte? Nein, natürlich nicht, Miss Madigan. Also was ist nun? Werdet ihr das Medaillon finden? Wir werden uns alle Mühe geben. Vorausgesetzt, sie lassen uns freie Hand bei unserer Suche. Aber die habt ihr doch. Ihr könnt suchen, wie und wo ihr wollt. Nur nicht in meinen Schränken. Danke, Miss Madigan. Also mal ehrlich, soll man es wirklich von dieser Frau behandeln lassen wie die letzten Idioten? Sie ist doch immerhin die Großtante deiner Freundin Kelly. Ich habe einfach keine Lust mehr auf dem Fußboden herumzukriechen und mir ständig vorhalten zu lassen, dass ich alles falsch mache, weil ich versehentlich mal ein Bild berührt habe. Nicht die Bilder! Nicht die Bilder! Kannst wirklich gut nachmachen. Oh, aber ernsthaft, das ist wohl der mieseste Fall, den wir je hatten. Ich weigere mich fast, diese alberne Sucherei als Fall zu bezeichnen. Aber wir haben eine Verpflichtung. Unserem Leitspruch dürfen wir nicht untreu werden. Und wir haben eine Klientin, die sich darauf verlässt und uns vertraut. Genau das tut sie eben nicht. Sonst wird sie uns unsere Arbeit machen lassen, ohne ständig dazwischen zu funken. Ich gebe ja zu, dass sie etwas anstrengend ist. Etwas? Also ich bin der Meinung, dass wir abstimmen sollten. Wer ist dafür, weiter in Tante Eleonors Wohnung auf den Kopf zu stellen? Ich. Und wer ist dafür, den Fall abzugeben? Ich. Schnabelblecki. Was ist mit dir, Bob? Nun liegt's an dir. Ich will nicht der Sündenbock sein, Jungs. Macht das doch unter euch aus. Ich möchte das heute Abend noch geklärt haben, damit ich nicht von merkwürdigen Skulpturen und hässlichen Teppichen träumen muss. Nun sag doch mal was, Rob. Hab ich doch schon gesagt. Ich halt mich da raus. Du bist immer so schrecklich diplomatisch. Ach, halt die Klappe. Da hat jemand auf unseren Anrufbeantworter gesprochen. Moment. Sie haben eine neue Nachricht. Guten Tag. Mein Name ist Lydia Cartier. Ein alter Klient von euch hat mir eure Adresse gegeben. Ich habe einen Fall für euch. Es ist etwas schwierig, das so auf einen Anrufbeantworter zu sprechen. Ich habe ein Problem mit meinem Haus. Hm? Was? Bei mir sind nämlich sozusagen unerwünschte Bewohner. Unerwünschte Bewohner? Bitte ruft mich an, wenn ihr Interesse daran habt. 3990-5486. Aha. Interessant. Schon wieder ein Fall. Ja, ist noch nicht zu spät, würde ich sagen. Rufst du an? Soll ich denn? Denk an unser Motto. Wir übernehmen jeden Fall. Ja, wir sollten uns zumindest anhören, was diese Mrs. Cartier zu sagen hat. Hast recht. Ich stelle den Verstärker an. Ich bin Blippi, der Pirat. Mein Schatz verrobt bis jetzt zur Nacht. Hallo? Guten Abend. Hier spricht Justus Jonas von den 3 Fragezeichen. Sie hatten uns angerufen. Ja, genau. Vielen Dank, dass du dich heute noch bei mir meldest, Justus. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Ich musste euch einfach anrufen, obwohl es mir etwas unangenehm ist. Worum geht es denn? Das ist schwierig zu sagen. Ich hoffe, du und deine Kollegen erklärt mich nicht für verrückt. In meinem Haus spukt es. Es spukt? Ja, es spukt. Es ist mir wirklich unangenehm, das so zu sagen. Ihr müsst mich ja für verrückt halten, aber es ist nun einmal so. Was genau passiert denn? Nun, das ist unterschiedlich. Manchmal höre ich es klopfen. Es klopft im ganzen Haus. Mal hier, mal da. Dann stelle ich plötzlich fest, dass Möbelstücke verrückt wurden. Und manchmal sehe ich sogar, wie sich etwas direkt vor meinen Augen wie von Geisterhand bewegt. Das ist in der Tat bemerkenswert. Du musst mir glauben. Könnt ihr mir helfen? Schwer zu sagen. Wir müssen uns vor Ort einmal umsehen. Ja, bitte. Das wäre sehr nett von euch. Könntet ihr möglichst bald einmal vorbeikommen? Vielleicht schon morgen? Dieser Spuk raubt mir langsam den Verstand. Morgen. Es ist zurzeit leider so, dass wir bereits einen Fall haben. Aber bist du verrückt? Natürlich nehmen wir an. Moment bitte, Mrs. Cartier. Was ist? Hey, wir nehmen diesen Auftrag an. Das ist doch sonnenklar. Ich habe keine Lust mehr auf Tante Eleanor. Bob? Das sehe ich ganz genauso. Ein Spukhaus? klingt 100-mal interessanter als ein verschwundenes Medaillon. Na, man muss eben Prioritäten setzen, ja? Mrs. Cartier, wir können morgen bei Ihnen vorbeikommen. Da danke ich euch aber sehr. Ich erwarte euch dann morgen. So geht das nicht. Was? Wir können nicht einfach so einen Fall abbrechen. Fall? Ich sehe bei dem Durchwühlen eines Hauses keinen Fall. Außerdem haben wir schon zugesagt. Mag sein, dass diese Mrs. Cartier unsere Hilfe eher braucht als Tante Eleanor. Trotzdem können wir sie nicht einfach hängen lassen. Daher werden nur zwei von uns zum Spukhaus fahren und einer macht bei Tante Eleanor weiter. Fantastisch. Bob und ich fahren zu dieser Cartier und du willst weiter in den Kleiderschränken herum. Geht leider nicht. Ich habe kein Auto und mit dem Bus komme ich nicht nach Malibu. Also muss zwangsläufig einer von euch hinfahren. Ach, und an wen dachtest du da? Ist mir egal. Wenn ihr euch nicht einig seid, dann müsst ihr es halt auslosen. Was mit dir, Bob? Du hältst dich immer so bewundernswert im Hintergrund. Bedeutet das, dass dir die Sache egal ist und du zu Tante Eleanor fahren würdest? Was? Nein, ich möchte mich bloß nicht mit euch streiten. Aber ich bin auch eher dafür, Tante Eleanor allein weitersuchen zu lassen. Dann müsst ihr losen. So gut, dann losen wir eben. Ja, gut. So, zwei Streichhölzer. Und zack, wer das abgebrochene Streichholz wählt, geht zu Tante Eleanor. Du zuerst. Mit quietschenden Reifen hielt Peter vor dem Haus in Malibu Beach. Miss Madigan öffnete ihm und schien verwirrt. Kommen Justus und Rob nach? Bob, nein. Wir haben kurzfristig eine andere Gelegenheit zu bearbeiten, daher komme ich heute ausnahmsweise allein. Na, wie ihr meint. Ach, ich habe heute so stark Migräne. Ich muss mich gleich wieder hinlegen. Wie bedauerlich. Wenn du heute bitte etwas leiser sein könntest, ich brauche wirklich meine Ruhe. Ich werde mich in den Salon legen. Der ist heute also deine Tabuzone. Alles klar. Ich nehme mir erst das Gästezimmer vor. Bitte etwas leiser. Na schön, ich mache im Badezimmer weiter. Nein! Stell das sofort wieder hin. Was treibst du auch hier im Badezimmer? Ich habe doch mehrfach gesagt, dass ich es nicht wünsche, wenn die Schränke durchwühlt werden. Ich durchwühle ihre Schränke nicht. Ich durchsuche sie. Deshalb bin ich schließlich hier. Aber doch nicht im Badezimmer. Das geht nun wirklich nicht. Wo soll ich denn suchen? Na, an irgendwelchen Orten, wo das Medaillon sein könnte. Und wo bitteschön soll das sein? Das musst du doch wissen. Sie haben uns diesen Auftrag gegeben. Aber sie lassen uns nicht unsere Arbeit machen. Also, wenn wir nirgends suchen dürfen, muss ich Ihnen leider sagen, dass wir das Medaillon nicht finden können. Ich dachte, ihr seid so großartige Detektive. Ja, sind wir auch. Vorausgesetzt, man frischt uns nicht in unsere Arbeit und Sie tun das die ganze Zeit. So lasse ich nicht mit mir reden. Was ist denn hier los? Gar nichts mehr. Wenn Sie so nicht mit sich reden lassen, dann eben nicht. Entweder Sie geben mir die Erlaubnis, überall zu suchen, oder Sie beauftragen jemand anders. Das reicht! Hinaus! Ist der Fall des verschwundenen Medaillons damit beendet? Worauf Sie sich verlassen können. Peter machte sich also auf den Weg zu Mrs. Cartier. Ihr Haus war groß und prachtvoll und ließ erahnen, dass seine Bewohnerin nicht gerade arm war. Ja, bitte? Guten Tag, mein Name ist Peter Shaw. Ich möchte zu Mrs. Lydia Cartier. Meine beiden Freunde sind bereits dort. Ich wusste nicht, dass auch jemand kommt. Ich werde nicht erwartet, aber ich gehöre dazu. Also gut. Peter, was tust du denn hier? Mrs. Cartier, das ist unser Kollege Peter Shaw. Hast du das Medaillon gefunden? Ich bin vorzeitig gegangen. Zum Teil auch gegangen worden. Die Umstände waren, sagen wir mal, nicht länger zu ertragen. Wir reden später darüber. Mrs. Cartier wollte uns gerade berichten, was sich hier im Haus zugetragen hat. Also, ich wohne nun schon seit vielen Jahren in diesem Haus. Seit dem Tod meines Mannes bin ich mit meinem Hausmädchen Sigourney alleine hier. Vor einigen Wochen hatte es dann begonnen. Ich hörte nachts Geräusche, ein seltsames Pochen und Klopfen, das aus den Wänden oder aus der Decke zu dringen schien. Eines Tages stand ein Stuhl plötzlich in einer anderen Ecke des Raumes. Wenige Tage später war sogar ein ganzer Schrank um ein gutes Stück verrückt. Vor einer Woche hörte ich ein Klirren aus dem Obergeschoss und ich sah, dass eine meiner Vasen im Flur zerschellt war. Hören Sie diese Geräusche auch tagsüber? Selten. Sind die Geräusche denn jede Nacht da? Fast jede Nacht? Könnte es jemanden geben, der sie aus dem Haus vertreiben will? Wie kommst du darauf? Nun, es wäre möglich, dass jemand versucht, ihnen Angst einzujagen, weil er sie aus dem Haus haben will. Du glaubst also, es gibt gar keine übernatürlichen Phänomene hier? Davon gehe ich aus. Entweder ist es ein menschliches oder ein natürliches Phänomen, aber bestimmt kein übernatürliches. Ich glaube nicht an Spuk. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber ich weiß niemanden, der mich hier vertreiben wollte. Gibt es denn vielleicht jemanden, der das Haus kaufen wollte? Nein. Hat Ihr Hausmädchen Sigourney etwas von den Vorfällen mitbekommen? Ich weiß es nicht genau. Sie ist nur tagsüber hier, aber sie war bei einigen der Vorfälle im Haus. Wenn sie etwas mitbekommen hat, lässt sie sich nichts anmerken. Wir müssen uns ein Bild von der Sache machen. Am besten wäre es, wenn wir die Geräusche einmal hören könnten. Vielleicht wäre es möglich, da... Da ist es wieder. Genau das ist das Geräusch. Kommt, Kollegen, schnell nach oben. Da ist Sigourney. Haben Sie auch etwas gehört? Ja. Welcher Raum liegt über dem Wohnzimmer? Das Arbeitszimmer ist da drüben. Ja. Los, rein! Nur ein großer Schreibtisch und Regale. Hier hängt auch eine Ahnentafel. Tafel? Miss Cartier kommt offenbar aus Frankreich. Hier steht doch eine Truhe. Ja, die Truhe. Es muss die Truhe gewesen sein. Haben Sie etwas gesehen, Madame? Nein. Können Sie mir sagen, ob diese Truhe immer an diesem Platz steht? Ja. Was ist? Ich habe nichts gesehen und es scheint auch alles an seinem Platz zu sein. Ja, es ist alles wie gehabt. Und dieser Raum liegt wirklich über dem Wohnzimmer? Allerdings. Dann kam das Geräusch aus diesem Raum. Was außer der Truhe könnte es sonst noch verursacht haben? Ja, es war ein schleifendes Geräusch. Da muss schon jemand etwas Schweres über den Boden gezogen oder geschoben haben. Genau so hört es sich an. Ich zieh mal dran. Geht doch nochmal nach unten und hört, ob es so klingt wie eben. Pass auf die Fingerabdrücke auf. Okay, ich geh runter. Kollegen? 100% das gleiche Geräusch. Ihr seid echte Profis, wie? Meint ihr, dass ihr mir helfen könnt? Wir können es zumindest versuchen. Wir wissen immerhin schon, dass jemand die Truhe verschoben hat, während wir unten waren. Aber es ist doch niemand hier. Sie sagten, die Vorfälle würden sich hauptsächlich nachts ereignen. Wäre es möglich, dass wir hier einmal übernachten? Selbstverständlich. Ich wäre euch sogar sehr dankbar dafür. Könnt ihr gleich heute Nacht hier bleiben? Natürlich. Dann schlage ich vor, dass wir jetzt nach Hause fahren und unsere Schlafsachen und die nötige Ausrüstung holen. Ich bitte Sie, Mrs. Cartier, die Truhe nicht zu berühren. Wir wollen sie noch auf Fingerabdrücke untersuchen. Ich werde nichts anfassen. Dann bis heute Abend. Ich erwarte euch. Ganz klarer Fall. Es war das Hausmädchen Sigourney. Sie hatte genug Zeit, den Raum wieder zu verlassen, bevor ich hier oben ankam. Außerdem stand sie noch in der Tür des Zimmers gegenüber. Das sehe ich auch so. Der Fall scheint schnell gelöst zu sein. Es gibt zwei offene Fragen. Zwei? Erstens, welches Motiv hätte Sigourney, die alte Frau zu ängstigen? Vielleicht will sie, dass Mrs. Cartier das Haus verkauft, weil sie es selber haben will. Und zweitens sagte Mrs. Cartier, dass Sigourney tagsüber im Haus sei, die Vorfälle aber vorwiegend nachts stattfinden. Als Haushälterin, ja, dürfte sie wohl einen Schlüssel haben. Richtig. Aber wäre es nicht unsinnig, den Geist zu spielen, während wir im Haus sind? Na, hast du allerdings recht. Aber nun mal zu was anderem. Was war denn eigentlich nun mit Tante Eleanor? Heute ist sie eindeutig zu weit gegangen. Angeblich hatte sie Migräne und ich war ihr wohl beim Suchen zu laut. Sie hat mich ständig gemaßregelt und da platzte mir der Kragen. Wir hatten uns in die Haare bekommen und darauf wurde ich rausgeworfen. Ach, das hättest du nicht tun sollen, Peter. An meiner Stelle hättest du genauso reagiert. Außerdem haben wir schließlich einen neuen Fall und als zweiter Detektiv habe ich das Recht dabei zu sein, wenn ihr bei Ermittlungen seid. Wir haben einen neuen Fall, ja. Aber wir hatten auch noch einen alten. Falsch, wir hatten eine überkandidierte Flohmarktbesitzerin, die unsere kriminalistischen Fähigkeiten missbrauchen wollte, um einen wahrscheinlich völlig wertlosen Anhänger zu finden, ey. Kriminologischen. Kriminalistische Fähigkeiten brauchten wir, wenn wir diesen Anhänger trauen wollen. Wie dem auch sei. Jedenfalls war das kein Fall, sondern ein Witz. Peter hat recht. Wir hätten uns von Anfang an nicht darauf einlassen sollen. Dann wäre das wohl der erste Fall, den die drei Fragezeichen nicht aufklären. Dafür werden wir den nächsten mit Bravour lösen. Lasst uns unsere Ausrüstung holen. Oh, seht mal, wir hatten einen Anruf. Sie haben eine neue Nachricht. Ich bin's, Kelly. Wenn Peter irgendwann auftaucht, dann soll er mich sofort anrufen. Oh, ja, die hat aber ganz schön sauer geklungen. Ruf mal besser sofort zurück, bevor du ihren heiligen Zorn zu spüren bekommst. Sehr witzig. Na schön, dann rufe ich jetzt zurück. Wir stehen dir bei, Peter. Kelly und Peter hatten sich eine Weile am Telefon gestritten. Schließlich ließ sich Peter von Kelly überzeugen, bei Tante Eleanor doch noch weiterzumachen. Kurze Zeit später waren die drei Fragezeichen aber erstmal auf dem Weg zu Mrs. Cartier. Justus' Freundin Luce war auch dabei. Ach, ich bin ja so froh, dass ihr gekommen seid. Ich fühle mich gleich viel sicherer. Ach übrigens, da fällt mir gerade was ein. Wie kamen Sie eigentlich auf uns? Sie sprachen von einem unserer alten Klienten, der Sie auf uns aufmerksam gemacht hatte. Wer war denn das? Mrs. Smith, eine langjährige Freundin von mir. Sie war ganz begeistert von euch und erzählte mir ausführlich, wie ihr damals geholfen habt. Mrs. Smith, natürlich. Das war doch diese Sache mit dem schreienden Wecker, oder? Es war doch einer unserer allerersten Fälle. Mrs. Cartier, wir haben einen Verdacht. Wir glauben, Sigourney könnte diejenige sein, die diese Vorfälle verursacht hat. Nein, das glaube ich nicht. Sie hätte dafür überhaupt keinen Grund. Möchte sie vielleicht das Haus haben? Nein, bestimmt nicht. Wir haben ein paar Mal darüber gesprochen, doch Sigourney sagt, sie würde zwar gerne hier arbeiten, aber wohnen wollte sie in einem so großen Haus nicht. Das sei ihr zu unheimlich. Hat sie denn einen eigenen Schlüssel? Ja, den hat sie. Aber nachts ist sie ja nicht hier. Außerdem würde ich es hören, wenn jemand unten die Tür öffnet. Ich bin erstaunt, dass ihr von vornherein glaubt, es sei ein Fremder in meinem Haus. Könnte es nicht sein, dass es tatsächlich ein Geist ist? Wir glauben nun mal nicht an Geister, Mrs. Cartier. Es muss für alles eine logische Erklärung geben. Nach dem Essen begannen Luce und Peter mit dem Abwasch, während Justus und Bob nach oben gingen, um die Truhe auf Fingerabdrücke zu untersuchen. Fehlanzeige. Nur Linien, ja, keine Fingerkuppen. Na gut, eigentlich logisch. Man zieht so eine schwere Truhe, schießt sie nie mit den spitzen Finger weg, ja? Sondern fass richtig an. Ein Versuch war es wert. Wenig später ging Mrs. Cartier zu Bett, während die drei Fragezeichen und Luce es sich im Gästezimmer bequem machten. Jetzt können wir nichts weiter tun als warten. Wir haben die nötigen Vorkehrungen getroffen. An allen Türen kleben Haare, die abreißen, wenn die Türen geöffnet werden. So wissen wir, ob jemand im Haus rumgegeistert ist, wenn wieder etwas passieren sollte. Herumgeistern ist das Stichwort. Alles, was passiert ist, deutet tatsächlich auf einen Geist hin. Und zwar auf einen sogenannten Poltergeist. Poltergeist? Ist das nicht ein Film? Ja, auch. Sie leben, oder besser gesagt, sie existieren meistens in alten Häusern und machen dort in erster Linie Krach oder zerstören und bewegen Dinge. Eigentlich sind sie harmlos, weil sie Menschen nichts antun können, außer sie zu erschrecken. Das reicht ja auch. Also benutzt jemand die Poltergeist-Legenden, um Mrs. Cartier Angst einzujagen? Ja, ganz genau. Vielleicht ist es ja wirklich ein Geist. Wäre doch spannend. Unsinn. Ich glaube nicht an Poltergeister. Ich auch nicht. Aber spannend wäre es trotzdem. Was machen wir denn jetzt? Sollen zwei von uns sich schlafen legen, während die anderen beiden wach bleiben? Oder reicht eine Wache? Zwei sind besser. Dann schläft wenigstens keiner ein. Sollen wir Streife durchs Haus gehen? Quasi auf Geisterpatrouille? Gar keine schlechte Idee. Liz und ich übernehmen die erste Wache. Du und Peter, ihr könnt schlafen. Komm, Liz. Wir gehen am besten erst ins Esszimmer. Musik. Schon so spät. Wir können gleich mal einen Schichtwechsel machen. Warum bleiben wir nicht so lange hier, bis wir müde werden? Dann können wir immer noch die anderen wecken. Im Moment bin ich hellwach. Ich auch. Was war das? Los, du weckst die anderen. Ich lauf nach oben. Das kommt aus dem Schlafzimmer von Mrs. Cartier. Nein, Mrs. Cartier, machen Sie die Tür auf. Mrs. Cartier. Ich kann nicht. Der Schlüssel. Peter. Peter. Nun mach doch. Ein Werkzeug. Moment. Mrs. Cartier. Mrs. Cartier? Himmel, das Schlafzimmer ist völlig verwüstet. Was ist passiert, Mrs. Cartier? Ach, es war schrecklich. Ich erwachte von einem Poltern. Dann machte ich das Licht an. Alles, die Kommode, der Stuhl, der Nachttisch, alles bewegte sich plötzlich. Ich rief um Hilfe. Da wurde es noch schlimmer. Die Möbel, sie wurden wie von selbst durch den Raum geschoben. Ich sprang aus dem Bett und wollte raus, aber die Tür war abgeschlossen und als ich nach dem Schlüssel griff, flog er aus dem Schloss und landete unter dem Bett. Ich konnte nicht öffnen. Und dann? Dann war es vorbei. Ganz plötzlich war alles still. Einfach so. Haben Sie irgendetwas gesehen? Das reicht ja wohl. Die Tür ist zugeflogen. Auf dem Flur ist niemand zu sehen. Vielleicht war es nur ein Luftzug. Das Fenster steht offen. Wäre es nicht möglich, dass jemand durch das Fenster gestiegen ist? Wann haben Sie dann das Licht eingeschaltet? Ich weiß nicht. Ich habe den Lichtschalter nicht gefunden. Ich war so erschrocken. Aber ich habe im Halbdunkel genau gesehen, wie die Möbel sich bewegten. Haben Sie noch etwas gesehen? Eine Person oder einen Schatten? Nein, ich glaube jedenfalls nicht. Ich bin mir fast sicher, dass jemand durch das Fenster eingestiegen ist und dann das Zimmer verwüstet hat. Bob, Peter, wir müssen unsere Haarfallen kontrollieren und draußen nachsehen, ob wir Spuren finden. Direkt unter dem Fenster ist ein kleines Blumenbeet. Dort müssten Fußabdrücke gut zu sehen sein. Vorsichtig, wir dürfen keine Spuren zerstören. Wenn überhaupt welche da sind. Keine Spuren zu sehen. Sigourney ist wirklich sehr gründlich. Nun meinst du also doch, dass sie hinter der Sache steckt? Nein, ich meine das Blumenbeet. Es ist ja ordentlich angelegt und die Erde ist so sorgfältig gehackt, dass man hier sogar Vogelspuren sehen müsste. Aber es sind keine da. Möglich wäre es, nach oben zu kommen, ohne Spuren zu hinterlassen. Mit einem Seil und einem Haken, den man zur Fensterbank oder zum Dach hinaufwirft, könnte man das Beet überspringen und hochklettern. Na komm, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Lass uns wieder reingehen. Da seid ihr ja. Es gibt Neuigkeiten. Die Haare an den Türen zur Küche und zum Esszimmer sind weg. Das waren Liz und ich. Wir waren im Esszimmer. Aber durch die Tür ist bestimmt niemand gekommen. Wir waren ja die ganze Zeit drin. Tja, sonst sind leider alle Haarfallen intakt. Also muss er schon durch das Fenster gekommen sein. Oder sie. Oder sie. Lass uns mal nach oben gehen und die Möbel auf Fingerabdrücke untersuchen. So schlimm war es noch nie. Ach, ich bin froh, dass ihr hier wart. Meinen Sie, dass Sie gleich wieder schlafen können? Es geht schon wieder. Danke. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Ihre Fingerabdrücke nehme, Mrs. Cartier? Dann können wir nämlich gleich sehen, welche von den Spuren ausscheiden. Ich habe nichts dagegen. Gut, es dauert auch bestimmt nicht lange. Wir werden weiterhin wach bleiben. Und in der Nähe. Aber ich glaube, dass heute nichts mehr passieren wird. Schlafen Sie gut. Danke. Oh Leute, ich bin hellwach. Ich glaube auch, dass das nur so bleiben wird. Na kommt, gehen wir ins Gästezimmer zurück. Das hat mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Nicht nur dir. Und ihr meint wirklich, dass jemand durchs Fenster gekommen ist? Das ist die einzige Möglichkeit. Das nächste Mal müssen wir einfach schneller sein. Das nächste Mal? Ich beneide euch wirklich nicht um euer Hobby. Manchmal tue ich das auch nicht. Gibt es eigentlich Poltergeister? Ja, Geister sind meistens Tote, die nicht zur Ruhe kommen. Könnte der Geist bei Mrs. Cartier vielleicht ihr verstorbener Mann sein? Ja, möglich. Oder einer der früheren Bewohner des Hauses. Ihr hört euch an, als würdet ihr wirklich daran glauben. Tun wir nicht. Aber vielleicht will jemand Mrs. Cartiers verstorbenen Mann darstellen. Oder einfach nur irgendeinen Geist. Wir müssen uns für heute Abend einen Plan machen. Ich habe mir auch schon etwas ausgedacht. Am nächsten Abend trafen Justus und Bob allein bei Mrs. Cartier ein. Setzt euch und trinkt eine Tasse Tee mit mir. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Es gibt leider keine guten Nachrichten. Alle Fingerabdrücke stammen entweder von Ihnen oder von Sigourney. Der Einbrecher muss Handschuhe benutzt haben. Wenn es ein Einbrecher war. Wie verhält sich Sigourney eigentlich Ihnen gegenüber? Sie muss es auch mitbekommen haben, was hier passiert. Ich habe heute mit ihr darüber gesprochen. Sigourney hat gemerkt, dass in dem Haus etwas nicht stimmt, aber aus Angst wollte sie nicht darüber reden. Ich habe natürlich auch Angst. Heute Mittag begann die Vitrine im Wohnzimmer zu wackeln. Einige Gläser gingen zu Bruch, doch niemand war im Raum. Es ist ein Geist. Das steht für mich fest. Ich sollte vielleicht eine Wahrsagerin engagieren. Lassen Sie es uns bitte noch eine Weile versuchen. Ne? Also gut. Was ist denn mit dem Tisch los? Ja, er wackelt. Oh mein Gott. Okay, ganz ruhig. Ich hole den Wischlappen. Wir sollten den Tisch umdrehen. Hilf mir, das Geschirr abzuräumen. Irgendwo muss es hier einen versteckten Mechanismus geben. Haben Sie etwas gesehen, Sigourney? Nein. Unter dem Tisch ist nichts. Wir können ihn wieder umdrehen. Haben Sie denn keine Angst, Sigourney? Doch, aber Mrs. Cartier braucht mich hier. Ich helfe euch, den Tisch wieder zu decken. Just! Ist dir was passiert? Nein. Was war das eigentlich? Eine Tasse. Sie flog einfach durch die Luft und knallte an die Wand. Von wo kam die Tasse? Ich weiß nicht. Ich habe sie auch erst im letzten Moment gesehen. Irgendwo von da. Ja, von den Teetassen dort auf der Anrichte fehlt eine. Und sie flog einfach so durch die Luft? Haarscharf an deinem Kopf vorbei. Ach, ich ertrage das nicht mehr. Gleich am Montag werde ich nach jemandem suchen, der sich mit übernatürlichen Phänomenen auskennt. Die Scherben sind beseitigt. Ich werde dann gehen. Ist gut. Peter saß in seinem Wagen in der Nähe des Hauses von Mrs. Cartier. Er konnte Sigourney beobachten, als sie das Haus verließ und in ihren Wagen stieg. So, dann werden wir mal sehen, wo Sigourney hinfährt. Na, ich muss sofort nach unten. Wo kam das bloß her? Na, das kommt aus der Abstellkammer. Bob. Was ist los, Justus? Du solltest besser sofort herkommen. Alles klar, Ende. Was war das? Hier, die Abstellkammer. Sie ist verwüstet. Ach, ich bin froh, dass niemandem etwas zugestoßen ist. Aber ich glaube langsam, dass ihr mir nicht helfen könnt. Ach, wie dem auch sei. Ich bin müde und werde jetzt zu Bett gehen. Was ist los? Was ist passiert? Die Abstellkammer wurde verwüstet. Gesehen habe ich nichts, nur gehört. Die Fußleiste hier, die sieht ganz anders aus als die anderen. Was soll daran jetzt seltsam sein? Dass es gar keine Fußleiste ist. Und was ist es? Keine Ahnung. Ich zieh mal dran. Oh Mann, die Wand. Sie schwingt zurück. Das ist eine Geheimtür. Wow, wo die wohl hinführt? Und warte ich denn die Taschen ab? Ah, hier. Dann bleib du besser erstmal draußen, zur Sicherheit. Hier ist eine Holztür. Allerdings ohne Griff. Du musst mir helfen, sie aufzustemmen. Ich verkeile nur noch schnell einen Besen in der Tür, damit sie nicht zufällt. So, es müsste reichen. Los, wir versuchen es gemeinsam. Okay. Auf drei. Eins, zwei und drei. Jetzt stimm doch mal mit. Oh, geschafft. Leuchte mal. Eine Wendeltreppe. Sie führt nach oben. Ja. Na, dann gehen wir mal rauf. Die Tür. Der Besen. Der ist weg. Komm, zusammen kriegen wir die Tür vielleicht auf. Es geht nicht. Dann nehmen wir eben die andere Richtung. Los, die Wendeltreppe rauf. Da oben ist eine Luke. Ah, geht nicht auf. Und jetzt? Jetzt machen wir Lärm. Hilfe! Wir sind hier eingeschlossen! Hilfe! Mrs. Cartier? Mrs. Cartier! Hören Sie uns! Na, sie hört uns nicht. Wir sind gefangen. Vor dem Hotel Savoy. Jetzt geht sie rein. Ja, ich muss hinterher. Ja, ich kann sie nirgends sehen. Ja, ich frag mal an der Rezeption. Guten Abend, ich suche eine Freundin von mir. Sie muss eben das Hotel betreten haben. Sie ist klein, hat lange blonde Haare. Ja, die junge Frau habe ich gesehen. Sie ging zum Aufzug. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte? Nein, sie schien den Weg zu kennen. Danke. Du bist wirklich sicher, dass du einen Besen zwischen die Tür geklemmt hast? Ich bin noch nicht bescheuert. Hundertprozentig sicher sogar. Den muss jemand weggenommen haben. Das geht gar nicht anders. Ich habe mit Peter vereinbart, dass er statt zu klingeln das Funkgerät benutzt. Vielleicht schaffen wir es trotz der dicken Wände, mit ihm Kontakt aufzunehmen, wenn er wiederkommt. Das Walkie-Talkie habe ich jedenfalls bei mir. Ja, okay. Trotzdem, wer weiß, wie lange das noch dauert. Hast du das auch gehört? Ja. Was war das? Da war jemand. Los, wir schlagen nochmal Lärm. Hilfe! Hallo? Hilfe, wir sind hier drin! Das ist der Poltergeist! Ich will hier raus. Komm die Treppe runter. Wir versuchen nochmal, die Tür aufzubekommen. Sie nicht auf! Oh, meine Schulter! Hä? Peter an Justus und Bob, bitte kommen. Oh, endlich. Justus an Peter. Peter, wir stecken in der Klemme. Was ist passiert? Wir haben einen Geheimgang entdeckt und sind nun darin gefangen. Du musst uns hier rausholen. Geheimgang? Wo? Geh an die Hintertür und versuch dort das Schloss zu knacken. Alles klar, bis später. Das wurde aber auch Zeit. Ich bin drin. Wo seid ihr? Hinter der Abstellkammer. Wo seid ihr? Hier. Drücke an die Fußleiste. Oh, endlich. Wie seid ihr denn hierher gekommen? Das erklären wir dir gleich. Erstmal raus hier. Die drei Fragezeichen setzten sich in das Gästezimmer und berichteten sich gegenseitig, was sie erlebt hatten. Danach gingen sie noch einmal in das Arbeitszimmer, weil Justus wissen wollte, wohin die Geheimtreppe führte. Ich tippe auf diese Holztruhe. Fasst mal mit an. Wir schieben sie zur Seite. Aber leise. Gut. Darunter ist eine Falltür, aber auf den ersten Blick kaum zu erkennen. Damit ist also klar, dass jemand vom Arbeitszimmer aus nach unten in die Abstellkammer gegangen sein könnte, um dort das Chaos zu veranstalten. Mrs. Cartier war im Arbeitszimmer, als die Kammer verwüstet wurde. Vielleicht gibt es noch mehr Geheimgänge im Haus. Am nächsten Morgen saßen die drei Fragezeichen gemeinsam beim Frühstück mit Mrs. Cartier. Sigourney brachte den Tee. Ich hatte mir Watte in die Ohren gesteckt, damit ich schlafen konnte. Ist denn etwas passiert? Es war eine ruhige Nacht, aber wir haben in der Abstellkammer einen Geheimgang entdeckt, der zum Arbeitszimmer führt. Wussten Sie davon? Natürlich. Den hatte mein Mann dort angelegt. Er sagte, es wäre ein Kindheitstraum. Gibt es noch weitere Geheimgänge? Nicht, dass ich wüsste. Nach dem Frühstück verabschiedeten sich die drei Fragezeichen von Mrs. Cartier und fuhren zur Zentrale. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mrs. Cartier hier etwas zu verbergen hat. Irgendwas ist da faul. Ich muss jetzt aber nach Hause. Meine Mutter wird sich bestimmt beschweren, ganz zu schweigen von Kelly. Ruft an, wenn es etwas Neues gibt. Ja, ich muss auch los. Ja, bis dann. Ciao, Erster. Justus, schön, dich mal wieder zu sehen. Arbeitet ihr gerade wieder an einem neuen Fall? Ja, so ist es. Heute hat mich eine alte Freundin aus Frankreich angerufen. Sie hatte nämlich ein Jahr in Europa gearbeitet und will mich nächste Woche besuchen. Was hast du gesagt? Ich sagte, dass mich heute eine alte Freundin... Frankreich? Tante Mathilda, du bist genial. Ich muss mal kurz weg. Ja? Mir ist noch etwas eingefallen. Ich würde mich gerne mal rasch im Arbeitszimmer umsehen. Mrs. Cartier hat sich gerade hingelegt. Sie hat bestimmt nichts dagegen. Hier ist die Ahnentafel. Ja. Später dann rief Justus seine Freunde an und lud sie zum Kirschkuchenessen ein. Was gibt es denn so Wichtiges? Du beorderst uns doch nicht nur wegen dem Kirschkuchen her, oder? Achtet auf den Tisch. Oh, sehr witzig. Du bringst den Tisch mit deinen Knien zum Wackeln. Was soll denn das? Ich will euch nur die Lösung von Rätsel Nummer 1 präsentieren. Du meinst, du hast den Tisch bei Mrs. Cartier wackeln lassen? Nicht ich. Mrs. Cartier. Ja, sehr gut, Justus. Soll es ein Witz sein, oder was? Überhaupt nicht. Es ist sogar ganz logisch. Die Lösung lag direkt vor uns und wir haben sie nicht gesehen, weil wir sie gar nicht erst in Betracht gezogen haben. Und wie kommst du darauf? Und was mit den anderen Vorfällen? Die lassen sich ebenso einfach erklären. Das Chaos in Mrs. Cartiers Schlafzimmer hat sie selbst angerichtet. Sie hat auch die Abstellkammer verwüstet, indem sie den Geheimgang vom Arbeitszimmer aus benutzte und sich schnell wieder nach oben schlich. Ja, was ist denn mit der Truhe? Das kann Mrs. Cartier gar nicht gewesen sein. Die befand sich schließlich mit uns zusammen im Wohnzimmer. Das war Sigourney. Ihre Komplizin. Was? Komplizin? Das ist wirklich nicht dein Ernst. Aber erklär mir doch bitte schnell die Sache mit der Teetasse. Wie konnte sie durch den Raum fliegen? Das weiß ich leider noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass es auch ein ganz einfacher Trick war. Dann erklär uns doch jetzt mal, wozu das alles gut sein sollte. Wo ist das Motiv? Das Motiv sind wir. Es ging von Anfang an nicht um irgendwelche Spukgeschichten. Es ging um uns. Mrs. Cartier und Sigourney haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um uns einen Fall zu liefern, den wir unmöglich ablehnen konnten. Und warum? um uns abzulenken. Wovon denn? Von unserem letzten Fall. Von Tante Eleanors Medaillon. Jetzt bist du völlig übergeschnappt. Sollten wir es etwa nicht finden? Das Medaillon ist unwichtig. Aber wir sollten etwas anderes nicht finden oder besser gesagt nicht bemerken. Und was? Die grüne Eisenfrau. Es ist kein Druck. Es ist das Original, das in der Art Galerie gestohlen wurde. Was? Wie kommst du darauf? Ich war heute nochmal bei Tante Eleanor. Wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass es ein Original ist. Dann ist Tante Eleanor eine Kunsträuberin? Nein, sie ist nicht die Diebin. Ich tippe eher auf ihren Untermieter, diesen Ethan Easton. Er wollte uns aus dem Haus haben und hat daher über Lydia Cartier die Poltergeist-Geschichte in die Wege geleitet. Ja, jetzt sag mal, wie bist du denn nur darauf gekommen? Tante Mathilde hat mich draufgebracht. Sie erzählte mir, dass eine Freundin sie angerufen hatte, die ein Jahr in Frankreich gearbeitet hatte. Das erinnerte mich daran, dass Mrs. Cartiers Familie ja auch aus Frankreich kommt. Heute habe ich mir ihre Ahnentafel nochmal angesehen. Und wisst ihr, wer dort eingetragen ist? Victor Eugène. Du meinst den Eugène? Wer ist Victor Eugène? Eine Art alter Bekannter von uns. Vor Jahren hatten wir mal einen Fall, bei dem es um einen verschwundenen Papageien ging und ein gestohlenes Gemälde spielte dabei eine Rolle. Eugène war unser Gegenspieler und damals entwischte er uns. Einige Zeit später hatten wir jedoch wieder mit ihm zu tun und da ging es um einen seltsamen Wecker und wiederum um ein verschwundenes Gemälde. Nur konnten wir Eugène nichts nachweisen, da er die Diebstähle nicht selbst begangen hatte. Eugène hat also die grüne Eisenfrau stehlen lassen und durch Zufall sind wir in das Haus geraten, wo das Gemälde aufbewahrt wurde. Eugène muss das erfahren haben und engagierte jemanden, um uns abzulenken. Mrs. Cartier sagte uns, wir wären von Mrs. Smith empfohlen worden. Sie hatte damals auch mit dem Weckerfall zu tun. Wenn wir etwas schlauer gewesen wären, hätten wir den Braten da schon riechen können. Ja, wie gehen wir denn jetzt vor? Eugène habe ich schon ausfindig gemacht. Er ist zurzeit in Rocky Beach. Er wohnt im Hotel Savoy. Aber da war ich doch gestern. Dann hat Sigourney sich also mit Eugène getroffen. Vermutlich, um ihm zu berichten, dass wir nach wie vor keine Fortschritte gemacht haben. Ja, worauf warten wir dann noch? Wir müssen hin. Ist das nicht viel zu gefährlich? Ja, gefährlich ist Eugène nicht. Er ist ein Gentleman und würde niemandem etwas tun. Fahren wir sofort los? Wenn wir überstürzt handeln, können wir die Sache doch noch vermasseln. Wir müssen ganz genau überlegen, was wir als nächstes tun. Guten Tag, Inspektor Kutter. Hier ist Justus. Justus Jonas. Dass ich deine Stimme als erstes hören würde, sobald ich zu Hause bin, hätte ich nicht erwartet. Ich habe eine kleine Bitte. Worum geht es diesmal? Sie haben vielleicht von dem Gemälde gehört, das in der Art Gallery Hall gestohlen wurde. Ja, habe ich. Wir wissen jetzt, wo es ist. Wenn Sie dafür sorgen könnten, dass die grüne Eisenfrau sichergestellt wird... Justus, Peter und Bob fuhren zum Hotel Savoy und standen nun vor dem Zimmer 105. Zimmerservice. Ich hatte nichts bestellt. Ich glaube doch. Justus, Peter und Bob. Ihr habt mich also tatsächlich gefunden. Ja, da staunen Sie, was? Schön, Sie wiederzusehen, Mr. Eugène. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Sagt mir, was treibt euch zu mir? Das wissen Sie ganz genau. Sie haben uns hereingelegt, aber wir sind Ihnen auf die Schliche gekommen. Meinen herzlichen Glückwunsch. Wir haben noch ein paar Fragen, bevor die Polizei hier aufkreuzt. Warum hing die grüne Eisenfrau, die Mr. Easton in ihrem Auftrag gestohlen hatte, bei Mrs. Madigan für jeden sichtbar an der Wand? Und was wollten Sie eigentlich mit dem Bild? Sie hätten es doch nicht weiterverkaufen können. Na, es gibt Leute, denen geht es nur um die Bilder. Es reicht ihnen, wenn sie sie für zu Hause, für sich selber haben können. Ich ließ das Gemälde stehlen, doch dann musste es erst einmal versteckt werden. Mr. Easton konnte das Bild nicht in seinem Zimmer lassen, da Miss Madigan es dort bestimmt gefunden hätte. Deswegen tauschte er die Bilder aus. Niemand würde vermuten, dass ein gestohlenes Gemälde einfach so an der Wand hängt. Aber dann tauchtet ihr drei plötzlich auf. Erst dachte ich, ihr werdet mir auf der Spur, doch dann bemerkte ich, dass das nur ein dummer Zufall war. Mir war das Risiko aber trotzdem zu groß, dass ihr bei eurer Suche bemerken konntet, dass es ein echtes Gemälde ist. Da rief ich meine Tante an, die sich diese Poltergeist-Geschichte für euch ausgedacht hatte. Warum nahm Mr. Easton das Bild nicht einfach wieder ab? Weil er den Druck bereits vernichtet hatte.